Jetzt läuft das Club-Ding. Feel this. Live. Loud. Lässig. Unser Ding. Unser Ding. Club-Ding. Mit Florian. Und damit einen schönen Sonntagabend. Hier ist das Club-Ding, die Sounds of the Underground, für euch in the Mix. Gnarly, das ist einer der Shooting-Stars der Szene. Der ist aktuell ziemlich viral auf TikTok mit Millionen Streams und einem Sound, der bei mir zumindest sofort hängen geblieben ist. Ich hoffe, euch geht das auch so. Der ist bei uns in der zweiten Stunde an den Plattentellern. Wir starten rein mit Keine Musik und Zepter Lisa. See You Again ist definitiv ein Hammer-Sommer für sie gewesen. Highlight auf dem Tempelhofer Feld vor ein paar Wochen. Absolut verdienter Hype um diese Crew. Direkt danach gibt's für euch Hells Lot und Richard Judge. Das ist diese Nummer We Get High. Die ganze EP erscheint erst am 13. November. Wir haben aber schon den Vorgeschmack für euch. Und ja, so viel können wir schon sagen. Das wird definitiv ein Vibe. Wird die 27. Body Language sein. Das ist so eine Reihe, die aus den frühen 2000ern existiert und ziemlich gut geworden. Jetzt erstmal keine Musik für euch. Am Mikrofon ist der Florian. Servus. Sonntag ab 22 Uhr. We'll be right back. Unser Ding. Club-Ding. Club-Ding. Ihr hört das Clubding, ihr hört die Sounds of the Underground in the Mix und das ist Mao P, Tesla. Bis 2022 hat er ja noch als Morris West aufgelegt und Musik produziert. Jetzt ist er Maop, viel auf Ibiza am Start gewesen, kommt aus den Niederlanden, DJ und Musikproduzent. Und der kommt vor allem viel rum. Letzten Freitag hat er in New York City aufgelegt. Die nächste Station ist dann in Edmonton morgen. Also der Mann, der kommt viel rum. Auch auf den bigsten Festivals in diesem Jahr gewesen. Coachella, Tomorrowland. Ja, sich mal so diese abgebrannte Bühne ein bisschen angeguckt. Oder die Ersatzbühne, die dann aufgestellt wurde. Jetzt kommen wir zu cooler Musik. Julia Nico, Alfonso Muchacho, Bad Habits, ist auch auf der Body Language 26 drauf. Die kommt nächsten Freitag raus und definitiv hörenswert, die Nummer. Max Steiler hätte ich direkt danach für euch mit Deomit und Get Down. Das ist Indie Dance meets Techno House. Verrückte Kombination, aber gut hörbar. Definitiv ein Heavy Hitter für den Dancefloor gleich für euch im Clubding. aus den Clubs. man them cool, but we all just stay on the wall. Known for the fact that the ends get peaked, but you can't take me for a fool. ID. Ihr hört den Party Loop und der ist vor einer Woche released worden und jetzt schon in eurem Radio. Diese Vocals ziehen uns auf den Dancefloor und das sollen sie ja auch. Heißt ja auch Party Loop, das Ding, ne? Jetzt für euch Notre Dame im Club Ding, Every Time. Man kann sagen, das Motto ist Arme hoch, Augen zu und einfach nur dancen. Das in voller Länge. Dafür ist dieser Track gemacht. Funktioniert auch, finde ich, ziemlich gut, diese Vorstellung bei dem Track. Wochenende Peak Moment, auf den wir gewartet haben. Jetzt als erstes und gefolgt von Tim Hawks. Thinking About You. Schließt sich auch so ein bisschen diesem Vibe an und geht dabei noch eine Nummer härter rein, gleich für mich im Clubding. We'll be right back. Party Track. Ding. Live Mix. Clubding, die Sounds of the Underground. Jeden Sonntag für euch. Ihr hört Harry Hayes und Forest. Diese Nummer ist am 25. August released worden. Schöne atmosphärische Klänge. Vocals. Oh, stimmt alles, ne? Dieser Track hat so eine ganz eigene Dynamik. Die nächste Nummer übrigens auch. Das ist Elternhaus aus Bayern. Zwei Brüder. Ein Tech-House-Duo aus einem guten Elternhaus. Und die haben diesen Make Me Go Loco-Track für euch gemacht. Ist so eine Spätsommerhymne, die nehmen wir auf jeden Fall mit, bevor die Nächte nochmal etwas länger und kälter werden. Und direkt danach habe ich noch James Hype mit Sam Harper and Bobby Howey für euch, Waterfalls. Das ist so eine Tech-House-Hymne, wird ein Banger. Dieser Track, der rollt von Anfang an so ein bisschen über die Melodie drüber. Also es ist lustig, wie die das produziert haben. Die Vocals regeln das dann nochmal kurz nach und dann, bam, gibt es so eine kleine Ekstase und schwillt das Ding aus. Also werden gleich super 8 Minuten hier bei uns im Club-Ding. Und A7S und David Guetta habe ich auch noch für euch. Mm-hmm. Unser Ding. Club Ding. 7S, David Guetta, Wizkid, Lighter. Hypertone, der ist bekannt für seine Nostalgie-Sample-Picks aus den 90ern, um daraus dann so schöne Iconic-Remixe zu machen. Und der ist da halt auch mit dabei gewesen im Hypertone Extended Remix dieser Nummer. Die Sounds of the Underground kommen jetzt für euch in the Mix mit Gnarly, einer der Shootingstars der Szene. Viral auf TikTok, Millionen Streams, einem Sound, der sofort hängen bleibt. Ist so zwischen Future Bass, House und poppigen Einflüssen auch so ein bisschen definitiv energiereich und wird, glaube ich, eine kurzweilige nächste Stunde hier. Macht definitiv Spaß zu hören, gibt's für euch in voller Länge und dann natürlich auch ab übermorgen auf der Homepage im Webstream für euch. Das Clubding, die Sounds of the Underground, jetzt in the Mix mit Gnarly. Baby. There is a distance in your eyes. Pretending on the low, like I don't know. How can I help you stall your problems for a moment? Baby, ooh, I heard dancing can ease your mind. Join my body one more time. Unser Ding. Club Ding. DJ Mix. Samaritan. Go to my energy from the bad aura. I'm a pastor, said I'll be my healer. Everything you desire, I'm gonna receive. My rhythm flow like a river. If you care, yeah, well, come on, go and sit down. I could just batter. Come on, my jigger. I could just stay. Follow my dreams. Bloody Samaritan. Go to my energy from the bad aura. I'm a pastor, said I'll be my healer. Everything you desire, I'm gonna receive. My rhythm flow like a river. If you care, yeah, well, come on, go and sit down. I could just batter. I could just stay, follow my dreams. Oh, unser Ding. Club Ding. DJ Mix. my bus, no sleep, you keep me up. You make my heart beat different. Don't catch it up. unser Ding. Club Ding. DJ Mix. Não teve uma semente de confiança, não era mais visão. Olhar de nós criança, tanto na milha de inocência. E na mente de Tayana, devora a talvez da mainá. Y la mente es de Tayana, temporal tal vez está mainada. Mi amor.